Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Schwarz-Weiß im aktuellen Kino war gerade das Thema unseres kleinen Schwerpunktes hier in Vollbild. Hartwig Tegeler bringt uns nun zurück in die Zeit, als Schwarz-Weiß auf den Leinwänden dominiert hat und hat die Top 5 der prägendsten Schwarz-Weiß-Filme für uns zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Was passiert? Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht. Platz 5, das siebte Siegel von Ingmar Bergman, 1957. Wenn es ihn gibt, will ich, dass Gott mir seine Hand reicht und mit mir spricht. Aber er schweigt. Bergmans Allegorie über den modernen Menschen, der die Frage nach seinen transzendenten Bezügen stellt, spielt im Mittelalter. Warum kann ich Gott nicht töten in mir? Der Ritter, der aus den Kreuzzügen heimkehrt, Max von Sydow, trifft bei seiner Beichte nicht den Pfarrer, sondern den Tod, der ihn abholen will. Das Gitter des Beichtstuhls wird in dessen Schlagschatten verdoppelt, verdreifacht, wenn es sich an der Wand oder auf dem Gesicht des Ritters spiegelt. Der Mensch im Gefängnis seiner existenziellen Krise, dieser Eindruck erfährt seine Intensivierung durch die Geometrisierung der Schwarz-Weiß-Bilder, als ob sie noch klarer zutage tritt, die Krise. Platz 4. Iwan der Schreckliche von Sergei Eisenstein, 1944. Eisensteins zweiteiliges Epos über den russischen Zaren erweckt den Eindruck, als ob die Analyse des autoritären Gewaltherrschers, der Russland eint, in ihren Schwarz-Weiß-Bildern hinter das Sichtbare zu blicken versucht, das dahinter mitzudenken und eine Ahnung von den Abgründen der politischen Macht entstehen zu lassen. Am Ende des zweiten Teils wird Iwan der Schreckliche zum Farbfilm. Das wirkt wie ein Schock, weil es so banal aussieht und wirft den Zuschauer aus dem 16. Jahrhundert direkt in die damalige Jetztzeit, die Sowjetunion unter Stalin im Zweiten Weltkrieg. Erst nach Stalins Tod durfte der zweite Teil von Iwan der Schreckliche in der UdSSR gezeigt werden. Platz 3. Fahrraddiebe von Vittorio De Sica, 1948. Schwarz-Weiß, harte Abgrenzung, keine sanften Übergänge, krasse soziale Gegensätze, Armut und ein gnadenloses Schicksal, das sich als Zufall ausgibt. De Sicas Meisterwerk des Neorealismus erzählt von dem Mann, der als Plakatkleber unbedingt sein verpfändetes Fahrrad braucht. Seine Frau löst es beim Pfandleiher mit der Bettwäsche wieder aus, doch Antonios Fahrrad wird gestohlen. Er wird es nicht wiederbekommen. Und trotzdem, trotz der extrem harten, quasi gesellschaftlichen Schwarz-Weiß-Konturen, erzählt Fahrraddiebe von menschlicher Wärme und Liebe. Von dem Hellen, das von dem Dunklen nicht verschlungen werden kann. Wen hast du eigentlich vorhin angerufen? Platz 2. Den Hundefriedhof. Ich habe sie gebeten, ein hübsches Grab zu reservieren. Der Teufel mit der weißen Weste von Jean-Pierre Melville, 1962. Für den Fall, dass du Dummheiten machst. Melvilles Gangsterfilm mit Jean-Paul Belmondo hinterlässt in seiner Stilisierung den Eindruck extremer Kälte. Harte, monochrome, gnadenlose Konturen, unabwendbarer Lauf des Schicksals, der an griechische Tragödien erinnert. Kälte. Schweigen. Die Geschichte über einen Polizeispitzel und die fatalen Folgen seines Verrats erzählt von der Professionalität der Gangster und der Einsamkeit, die sie in ihrem Tun erfahren. Ich lasse mich auf so heiße Sachen schon lange nicht mehr ein. Ich weiß, das machen andere für dich. Seine Gangsterfilme sind für ihn, sagte Melville einmal, Vehikel für ein Abenteuer, für ein geträumtes Abenteuer. Sind unsere Träume eigentlich in Farbe oder schwarz-weiß? Nimmst du jetzt die Sache in die Hand? Was dagegen, Chef? Platz 1. Out of the Past. Goldenes Gift von Jacques Tourneur, 1947. Als die Welt aus den Angeln gehoben war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Farbe im Kino schon Normalität war, erschien der Film Noir auf der Leinwand und gab in seinen Geschichten ein authentisches Bild der Desorientierung des Mannes, der aus dem Krieg heimkehrte. Schwarz-weiße Schattenspiele, bevölkert von verunsicherten Männern, die an eine Femme fatale geraten. Ich habe nie behauptet, dass ich besser wäre, als ich bin. Das hast du dir immer nur eingebildet. In Out of the Past ist es Robert Mitchum, der als Privatdetektiv an der Freundin des Gangsterbosses, die er suchen soll, zugrunde geht. Jetzt bleiben wir zusammen. Und ich werde gar nicht gefragt. Warum denn? Verstehst du nicht, dass du vollkommen auf mich angewiesen bist? Liefere mich doch ans Messer, Liebling. Nein. Wenn heute, in digitalen Kinozeiten, jede Realität visuell umsetzbar ist, scheint in einem Film noir wie Out of the Past die Schwarz-Weiß-Ästhetik über das Sichtbare hinauszuweisen, dahinter zu gehen, um das zu erforschen, was uns im Kino seit jeher interessiert, die Abgründe des Menschen. An dem Grat, an dieser Stelle, wo Schwarz auf Weiß trifft, scheint der Abstieg darunter zu den Abgründen. Jacques Tourneur beweist es besonders einfach wie schockierend möglich. Ja, ein Finale unseres kleinen Schwarz-Weiß-Schwerpunktes. Wir könnten vielleicht sagen, Schwarz-Weiß, das ist die Seele des Kinos. Und Sie können diesen Schwerpunkt nochmal nachhören und nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de/vollbild.